Doch nie und nimmer, ich gehöre nur dir für immer. Casanova, ich lieb dich, im Geheimen lass uns von Liebe träumen. Was hast du aus mir in Nächten der Sehnsucht, Casanova, gemacht? Casanova gemacht. Gute Nacht.